Deutschlandfunk. Mitternachtskrimi. Jahre 1980 und 82 entstanden beim Bayerischen Rundfunk 8 Folgen der Radioserie Die Experten. Erdacht und geschrieben wurden sie von dem Schriftsteller-Ehepaar Rolf und Alexandra Becker, das zu dieser Zeit lange schon durch Gestatten, mein Name ist Cox und Dickie Dick Dickens bekannt war. Was Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, über die Experten, abgesehen von ihrer kriminellen Vergangenheit, noch wissen sollten, erzählen Ihnen gleich netterweise Frau Schwiebräulich und Herr Rodepolling. Darüber hinaus möchten wir Ihr Ohrenmerk auf den Sportreporter, den großen Unbekannten und Sohn Robin lenken. In ihren Rollen hören Sie drei Flaggschiffe der Münchner Lach- und Schießgesellschaft: Sami Drechsel, Klaus Hafenstein und Rainer Basedow. Und wieder schießen die herrlichen Fahrzeuge aus der Schwalbenschwanzkehre raus. Wunderbar anzusehen, jetzt auf die lange Zielgerade, jetzt beschleunigen sie. Im Sonnenschein glänzen sie bunt zu uns herüber. Ein herrliches Bild. Allen voran jetzt Olivio Pepperoni auf dem neuen Ferrari. Dicht bedrängt von Gerald Wanamaker auf seinem 12-Zylinder Turbo Lutos und mit circa 100, vielleicht auch 120 Meter Abstand, Jockel Stuss, unser Jockel Stuss. Und wir freuen uns, ihn nach so langer Pause mal wieder unter den Formel-1-Piloten zu sehen. Er hat ja schon einen Punkt, einen einzigen zwar. Auf was ist jetzt mit Wanamaker los? Der Australier fährt unsicher. Ich verstehe das überhaupt gar nicht. Hätte es beinahe eine Karambolage gegeben. Nochmal gut gegangen. Und wie gesagt, Jockelstuss an dritter Stelle. Es folgen Umbertini, Ritterbusch, Alberto Broni, Jean Laurent und wie sie alle heißen, die Giganten am Volant. Es ist die 17. Runde und noch alles offen. Meine Damen und Herren, Sie haben Ihr Radio eingeschaltet. Und wenn Sie glauben, Sie hören den Sportfunk, so befinden Sie sich im Irrtum. Sie hören die 7. Episode unserer Serie Die Experten mit dem interrogativen Titel Wo bleibt Wanamaker? Wir informieren Sie über die haarsträubende Geschichte einer deutschen Durchschnittsfamilie in dieser unserer Zeit. Wir stellen vor, die Familie Robinson. Angenehm. Sehr freut. Hallo. Hi. Servus. In ihrem schmucken Einfamilienhaus mit dem hübschen, gepflegten Garten ist die Welt noch heil. Eine intakte Familie, wie die Soziologen sagen. Nette Leute, nett zu anderen, nett zueinander, stets höflich, ordentlich, sauber, fleißig und gelegentlich auch ehrlich. Es ist Sonntagnachmittag und sie sitzen bei von Mutter Marie-Louise selbst gebackenem Kuchen und von Tochter Tilly gebrautem Kaffee einträchtig beieinander und genießen ihre Freizeit sowie die Fernsehübertragung des Hockenburg-Rennens. Unsere Position zu und wie ich sehe, hat sich in der Spitzengruppe überhaupt nichts geändert. Olivio Pepperone immer noch in Führung. Dann kommt Gerald Wanamaker und Jockel Stuss. Er kann den Anschluss halten und sie brausen jetzt vorbei an diesem herrlich sonnendurchglühten Sonntag auf unsere Box hier zu und gehen jetzt in die herrliche. Noch ahnt niemand, dass das Geschehen auf dem Hockenburgring eine dramatische Wende nehmen wird, die Robinsons vor eine neue Aufgabe stellt, eine Herausforderung an ihren kriminalistischen Scharfsinn. Eine Auseinandersetzung mit dem großen Unbekannten, mit einem der kaltblütigsten Gegenspieler, gegen den sie je anzutreten hatten. Da wir stets bemüht sind, meine Damen und Herren, die Handlung transparent zu halten, machen wir sie schon jetzt mit dem großen Unbekannten bekannt. Ich lege Wert darauf, dass der Coup mit extremer Sorgfalt und absolut unauffällig vonstatten geht. Es darf kein Risiko eingegangen werden. Die Lage ist zu ernst. Doch nun wieder zu den Robinsons, die, wie gesagt, im trauten Familienkreise bei Kaffee, Kuchen und Fernsehen sitzen. Noch ein Stückchen Zucker, bitte. Heute mag ich den Kaffee süß. Gerne, Opa. Dankeschön. Das Sigi. Was denn? Polke nicht nach den Rosinen. Du weißt doch, wer polkt, der krümelt auch. Sei doch still, da kommen sie. Wir haben eigentlich mit einem anderen Rennverlauf gerechnet, aber das spielt gar keine Rolle, denn jetzt kommen sie schon wieder drüben heraus aus dem kleinen Waldstückchen und donnern hier in die Zielgerade hinein, herrlich mit anzusehen. Die Matadoren der Piste liefern sich ein großartiges Rennen. An der Spitze natürlich nach wie vor Peperone, an zweiter Stelle Wanne... Nein, nein, es ist nicht Wanne-Maker, es ist Jockel Stuss, unser Jockel Stuss, der sich jetzt in der zweiten Position gekämpft hat. Er fährt heute ein unglaublich starkes Rennen, gefolgt von Ritterbusch, Boroni. Aber wo ist Wanne-Maker? Ich sehe ihn nicht, wo ist Wanne-Maker? Hier kommt Jean Laurent schon, der etwas zurückgefallen ist auf dem fünften Platz. Umbertino und mit deutlichem Abstand, aber elegant fahren, wie wir ihn gesehen haben. Nein, das ist nicht Wanne-Maker. Wo ist Wanne-Maker? Ein Raum geht hier durch die Zuschauer, denn er war ja der eigentliche Favorit. Man kann es halt überhaupt nicht erklären. Wo bleibt Wanne-Maker? Auch wir werden uns jetzt hier... Ja, wo bleibt Wanne-Maker? Eine Frage, auf die es keine Antwort gibt. Eine Frage, die wie ein Lauffeuer durch die Reihen der Zuschauer zündelt. Eine Frage, die wie ein nicht enden wollender Hagelschauer auf einen Mann niederprasselt, auf Hopke von Honfels, den Rennleiter der Luthorswerke. Also wer nochmal fragt, kriegt Dresche. Ich kann das nicht mehr. Oh, Herr Schober, verzeihen Sie, ich wusste ja nicht, dass Sie... Ja, schon. Wo bleibt Wanne-Maker? Er ist, ich wage es gar nicht zu sagen, Herr Schobler. Ja? Er ist in der 24. Runde abhanden gekommen. Abhanden? Spurlos. Das gibt's nicht. Er muss irgendwo die Strecke verlassen haben. Da, aber jemand muss ihn doch... Niemand. Der Streckenposten am Gieriger Loch hat ihn noch gesehen. Der Posten am Innefelder Graben ist sich nicht sicher, genauso wie der an der Moosbachbrücke. Ja, schlafen denn die Leute? Der eine hatte gerade Magenkrämpfe, der andere war damit beschäftigt, einen Herrenreiter am Überqueren der Piste zu hinter uns. Erst der Mann am Teufelskrampen ist einigermaßen sicher, dass Wanne-Maker seinen Posten nicht mehr passiert hat. Was? Mir wird schlecht, wenn ich daran denke, wie viel Geld ich in dieses Rennen investiert habe. Die Strecke verlassen. Kein Unfall, keine Panne. Einfach weg! Aber Honfels, irgendjemand muss ihn doch! Warten Sie mal, der Polizeihubschrauber, der war doch die ganze Zeit in der Luft. Der könnte ihn vielleicht... Der Polizei! Wollen Sie sich tatsächlich an die Polizei wenden? Bleibt uns sowieso nichts anderes übrig, wie? Herr Schobler, denken Sie doch an das Renommee des Hauses Luthors. Wenn bekannt wird, dass einer unserer Piloten einfach stiften gegangen ist, mitten im Rennen die Kurve gekratzt. Auszudenken. Wir stehen in Verhandlungen mit den Saudis. Wie sollen die Vertrauen in Luthors fassen, wenn nicht mal unsere eigenen Fahrer 38 Runden durchstehen? Und dann, Ihre Firma müssen Sie auch denken. Schließlich ist Wanne-Maker der Werbeträger für alle Schobler-Produkte. Mit dem Rattori-Club wäre ich auch unten durch. Und dabei wollen die mich gerade zum Schatzmeister wählen. Also, wenn ich vorschlagen darf, keine Polizei, keine Presse, keine Öffentlichkeit. Naja, aber die behämmern uns doch mit Fragen. Alle Welt will wissen, wo bleibt Wanne-Maker? Ja, wir tun einfach, was die Politiker in solcher Lage tun. Wir geben eine offizielle Erklärung ab. Ja, und ja, Glück im Unglück, so muss ich sagen. Soeben bekomme ich eine offizielle Erklärung des Luthors Rennstalls. Und ich kann Sie zu Hause beruhigen, meine Damen und Herren. Gerald Wanne-Maker, um dessen Schicksal wir ja seit 8 Runden bangen, ist nichts Ernsthaftes zugestoßen. Er ist bei dem Versuch, einem Rehbock auszuweichen, der die Fahrbahn querte, von der Piste abgekommen. Einzelheiten darüber allerdings weiß ich auch nicht. Zum Glück blieb er trotz der rasenden Geschwindigkeit unverletzt. Und auch sein 12-Zylinder Turbo Luthors trug dank seiner soliden Bauweise nur geringen Schaden davon. Doch das Rennen geht weiter an diesem wunderschönen, sonnendurchglühten Sonntag. Und wir erwarten jeden Moment den Spitzenreiter. Wer wird es sein? Peperone? Oder hat unser Daumendrücken etwas genutzt? Ist Stuss inzwischen an die Spitze gegangen? Das wird sich aber gleich herausstellen, wenn die Rohren der Rennpiste zum 36. Male in den strahlenden Sonnenschein der vor mir liegenden Zielgeraden herandonnern. Und da hinten sehe ich sie auch kommen. Wer ist vorne? Ja, bitte? Bin ich hier richtig beim Detektivbüro Robinson? Das stimmt genau, mein Herr. Aber es ist Sonntag und da haben wir keine Bürostunden. Leider. Wir halten es da streng mit den Bräuchen. Es ist sehr dringend und ich zahle das 10-fache Honorar. Oh. Mein Name ist Schubler. Och, darüber machen Sie sich mal keine Sorgen, nicht? Wenn Sie das 10-fache zahlen, spielt der Name keine Rolle. Kommen Sie rein. Danke. Vorsicht, wir haben Besuch. Wir gehen in die Füße vom Fernseher. Er zahlt das 10-fache Honorar. Los, rein mit ihm. Die Staffel. Mein Name ist Schobler. Oh, angenehm. Sehr, hallo. Sehr angenehm. Das klingt ja fast wie die Schobler-Knackers und die Schobler-Rackers. Ja. Die Wurstzwillinge ohne Pelle frisch zum Hineinbeißen. Ja, das sind meine Produkte. Oh. Ich verstehe kein Wort. Aber Opa, siehst du denn keine Fernsehwerbung? Die Spots mit Gerald Wanamaker. Habe stets Schobler-Knackers im Handschuhfach und die Welt steht dir offen. Barrikadenblödsinn. Das bestreitet niemand, aber die Werbung hat Erfolg. Hat sie auch verdammt nötig. Ich habe mal einen ihrer Knackers gekostet. Boah, das schmeckt nach feuchtem Stroh. Oh, also ich bewundere diesen Wanamaker, mit welcher Selbstverleugnung er in diese Scheißdinger hineinbeißt. Bin, der sich ungeniert ausdrückt, muss fürchten, dass man ihn recht versteckt. Im Moment sollten Sie Wanamaker nicht bewundern, sondern bedauern. Ist er magenkrank geworden? Nein. Er ist abhanden gekommen, deswegen bin ich ja hier. Tja, bei uns ist er nicht. Aber Sie sollen ihn suchen, mit äußerster Diskretion. Er macht nämlich nicht nur für Schobler Reklame. Schobler, also ich, sponsere auch seine Rennen. Ich fühle mich verantwortlich und bin in großer Sorge. Rührend, wie Sie sich um ihn mühen. Wie ein Vater um seinen Sohn. Ja, das auch. Aber übermorgen sind Aufnahmen für den neuen Werbespot und da brauche ich ihn. Das ist das Kriminalhörspiel Die Experten. Und was Sie eingeschaltet haben, ist das Radio. Während nun Dr. H.C. Willibald Schobler seufzend in eine fünfstellige Honorarsumme einwilligt, zeigt man sich an anderer Stelle über den Gang der Geschehnisse sehr befriedigt. Ich möchte nicht versäumen, Ihnen meine uneingeschränkte Anerkennung zu zollen. Selbstverständlich war zu erwarten, dass Wanamaker protestieren würde. Lassen Sie ihn ruhig brüllen, versetzen Sie ihn in Tiefschlaf und dann legen Sie ihn für 8,5 Stunden in die Badewanne. Aber in aller Stille, bitte. Wir müssen jedes Aufsehen vermeiden. Die Lage ist zu ernst. Hat denn keiner von euch eine Idee? Kaum. Du etwa, Opa? Irgendwie müssen wir ja mal anfangen, nach diesem Wanamaker zu suchen. Richtig. Ist der Anfang erst gemacht, ist schon der Beginn vollbracht. Ah. Irgendwo auf dem Hockenburgring verschwunden. Und keiner will es gesehen haben. Einer muss es gesehen haben. Ja. Ja, du hast Rosinen gepolpt, aber ich habe zugehört. An der Spitze Olivio Peperone, hart bedrängt von Gerald Wanamaker. Und an dritter Position Jockelstoß. Unser Jockelstoß, der ein enorm starkes Rennen fährt. Na, der hat doch die ganze Zeit Wanamaker vor Augen gehabt. Ihn müssen wir fragen. Okay, mein Junge, warum tust du es nicht? Er wohnt im Hilton. Der Wanamaker, der Gerald, ja, der lag die ersten 23 Runden lag der vor mir. Er fuhr ein bisschen unsicher. Ich hatte das Gefühl, fast hektisch, gell, möchte ich sagen. Ich hatte Probleme mit dem vierten Gang, der sperrt sich. Wissen Sie, ich bevorzuge weiche Schaltungen, leicht so aus dem Handgelenk, Mittelfinger angetupft. Gell. Aber sagen Sie das den Lutos-Leuten, sagen Sie das denen, der technische Direktor verweist seinen Werkmeister, deren Ingenieurbüro, ausgezeichnet, Sie hatten also Ihre Probleme. Aber dennoch müssen Sie doch Wanamaker beobachtet haben. Natürlich habe ich nicht. Wanamaker fuhr an diesem Tag ein ausgesprochen expressiven Stil, während ich mir einer impressiven Fahrweise neige, konstant und kämpferisch. Gell? Und eine optimale Leistung zu erzielen, da muss man einfach in sich ruhen, gell? Den Blick stets auf den Mittelstreifen konzentriert. Und dann auf den Vordermann. Ja. Ich möchte gerne wissen, wann und wo Wanamaker von der Piste abgekommen ist. Ja, ja, der fuhr ziemlich irregulär, gell? Fast zapplig, rein in den Windschatten von Peperone, raus aus dem Windschatten, hat mich direkt nervös gemacht. Gell? Aber ich habe mich natürlich nicht irritieren lassen. Nein, nein, kontinuierlich, Runde für Runde, immer sprungbereit, ist meine Devise. Gell? Und wenn ich nicht Probleme gehabt hätte mit dem vierten Gang, Sie wissen ja, gell? Hätte ich in der 35. Runde den Peperone niedergenommen, hätte ich gar nicht. Aber, ich mein, aber da war doch Wanamaker schon ausgeschieden in der 35. Runde. Natürlich, oder? Ich hatte ja ganz dicht auf den Peperone aufgeschlossen. Wo, gell? Dann hab ich wo ist er ausgeschieden? Ach so, ja, wenn Sie mich so direkt fragen, lassen Sie mich mal überlegen. Ja, also passen Sie auf. Also bei der Ausfahrt aus dem Hittfelder Forst, da ist eine scharfe Rechtskurve, da musste ich extrem weit aussteuern links, gell, weil der vierte Gang, gell, der hat wieder gesteigert. Und dann hört der Wald unvermittelt auf und du fährst plötzlich voll im Seitenwind. Da muss man eine Kiste optimal im Griff haben. Gell, wenn und Wannemaker, Wannemaker. Ja, der war weg. Wie aus der Kurve rausgekommen bin, war warte, hinter dem Hitfelder Forst. Hatte ich freie Bahn, war er weg, gell? Da war noch der Peperone vor mir. Ich sag mir, wenn du jetzt die Nerven behältst, steht dir die Welt offen. Da ja, hast ja, du ja, alles. Ja, der mit dem Knackers voll Schobler frisch hineingebissen. Ja. Du bist ein neuer Mensch. Vielen Dank, Herr Stoß. Es vergingen gut 16 Stunden. Die Robinsons durchkämmten mit 4 Fahrzeugen den Hitfelder Forst und Umgebung, in ständigem Kontakt mit Mutter Marie-Louise, die daheim Telefondienst absolvierte, bis Little Siggy in einer bäuerlichen Kirschbaumplantage eine bemerkenswerte Entdeckung machte. Robby 3 ruft Zentrale, bitte kommen. Ja, Siggy, Zentrale hört. Was gibt's, mein Junge? Ich habe ihn gefunden, unter einem Haufen Kirschbäumen. Mann, ist der vielleicht voller Vogeldreck. Wen hast du gefunden? Wannemaker? Nein, sein 12-Zylinder-Turbolutos. Von ihm selbst keine Spur. Aber ich werde mich mal bei den Bauern in der Umgebung umhören. Vielleicht erfahre ich was. Gut, mein Junge. Und sei höflich zu den Leuten. Ende! Ende. Es vergingen keine 5 Minuten, bis Mutter Marie-Louise ihrerseits eine bemerkenswerte Entdeckung machte. Es klingelte. Sie ging zur Tür, öffnete. Ja? Verzeihung, bin ich hier richtig? Mr. Wannemaker, Sie sind doch Mr. Wannemaker. Ja, ich glaube, der andere hat das auch gesagt. Welcher andere? Der Taxifahrer, der mich hergefahren hat. Darf ich eintreten? Ich habe Hunger. Zentrale ruft alle Wagen. Einsatz beendet. Suchaktion überflüssig. Gerald Wannemaker befindet sich bei mir. Er isst zurzeit ein leckeres Gulaschsüppchen. Und wenn ihr Appetit habt, kommt nach Hause. Ende. Meine Damen und Herren, Sie haben Ihr Radio angestellt. Und für diejenigen Hörer, die sich erst später zugeschaltet haben, wiederholen wir, dies ist die Geschichte der Detektivfamilie Robinson, die beauftragt ist, den unter mysteriösen Umständen verschwundenen Rennfahrer Gerald Wannemaker ausfindig zu machen. Genau das Gegenteil ist geschehen. Nicht die Robinsons haben Wannemaker, sondern Wannemaker hat die Robinsons ausfindig gemacht. Wo zum Teufel sind Sie abgeblieben? Weshalb haben Sie das Rennen so plötzlich beendet? Wo waren Sie die ganze Zeit? Kinder, stellt ihm keine Fragen. Er kann nicht antworten. Er hat das Gedächtnis verloren. Bei ihm tickt's nicht mehr. Aber die Suppe ist gut. Das Gedächtnis verloren? Total. Aber irgendwas wird er sich doch erinnern. Ja, an die Badewanne. Ich lag in einer Badewanne. Das Wasser war violett. Wo war diese Badewanne? Frag nicht so blöd, in einem Badezimmer. Er ist dort aufgewacht. Ein freundlicher Herr hat mich aufgeweckt und abgetrocknet. Dann hat er mir diese seltsame Kleidung geschenkt. Ein Rennfahrer-Overall. Das ist Ihr Overall. Aha, Rennfahrer. Gibt es das? Aber wie haben Sie uns gefunden? Das war ganz einfach, mit einem Auto. Ein Taxi. Okay, was für ein Taxi? Haben Sie sich die Nummer gemerkt? Muss man das? Oder haben Sie sich wenigstens eine Quittung geben lassen? Wofür? Für den Fahrpreis. Na, ich habe nicht gezahlt. Der Fahrer war sehr freundlich zu mir, obwohl er kaum Deutsch sprechen konnte. Weiter, weiter. Wie sah er aus? Klein, aber hatte einen großen Schnauzbart und er roch sehr streng. Fast wie Ihre Suppe. Das ist der Knoblauch, Mami. Ich sag dir immer, Schock, die Leute sind Knoblauchin. Wir müssen diesen Taxifahrer finden. Er kann uns sagen, wo er Wannemaker abgeholt hat. Okay, mach das. Aber erstmal werde ich diesen Herrn Schobler anrufen. Sag in dieser Name wenigstens etwas. Schobler? Ja, da müsstest du eigentlich klingeln da oben unter Ihrem Haar. Hab steht Schobler Knackers im Handschuhfach und die Welt steht dir offen. Schobler Knackers und Rackers, die Wurstzwillinge ohne Pelle frisch hineingebissen und du bist ein neuer Mensch. My God, wer redet solchen Bockmist? Sie, Mr. Wannemaker, Sie selber. Ist das so? Sie werden Ihr Gedächtnis schon wiederfinden. Bloß das nicht. Ich muss ja ein ganz abscheulicher Mensch gewesen sein. Telefon. Ja, ich gehe ja schon. Ja, bitte? Ist dort das Detektivbüro Robinson? Ja, und mit wem habe ich das Vergnügen? Mit einem Freund des des Herrn Wanamaker. Ach. Ich hoffe, er befindet sich den Umständen entsprechend wohl. Versichern Sie ihm, dass seine Krankheit absolut harmlos verlaufen. Moment mal, ich möchte Ihnen da... Ich warne nur, den Gesundungsprozess beschleunigen zu wollen. Wer sind Sie denn? Hey, Sie! Welches Spiel wird denn hier gespielt? Sie und Ihre Familie, Herr Robinson, verhalten sich bitte völlig ruhig. Keinerlei Aktivitäten. Aber es ist doch ein... Ihren Auftrag haben Sie ausgeführt. Wanamaker ist wieder zur Stelle. Das müssen Sie schon mir überlassen. Ich sehe das anders. Übergeordnete Gesichtspunkte würden mich sonst zwingen, zu vergleichsweise rabiaten Maßnahmen zu greifen. Die Lage ist zu ernst. Wer sind Sie, verdammt nochmal? Was soll denn das? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hey, hallo. Du, eine Spinne im Hirn. Wer war denn das, Opa? Ein Gipfelstürmer der Unverschämtheit. Und so wagt er, mit einem Robinson zu sprechen. Na, der soll mich kennenlernen. Das gibt Krieg. Jawohl, Krieg gibt das. Ja, mit unserem Opa so energisch zu sehen. Tja, ein tüchtiger Ärger gibt Lebenskraft. Was war los? Das war kein Schock. Was? Das war kein Schock, weshalb Wanamaker sein Gedächtnis verloren hat. Hm? Nein, nein, kein Schock. Er ist manipuliert worden. Der Mann am Telefon wusste zu genau Bescheid. Tilly, das ist eine Aufgabe für dich. Finde mal raus, ob es ein Medikament gibt, eine Spritze oder sowas, die einen temporären, harmlos verlaufenden Gedächtnisverlust verursacht. Ich soll das? Na, hör mal. Na klar, du. Wenn es sowas gibt, ist es streng geheim. Und wenn es geheim ist, weiß es die Polizei. Und wenn es die Polizei weiß, kannst du es leicht erfahren. Schließlich kennst du deinen Kommissar Rischke, oder? Immer wieder Rischke. Naja, mich ekelt ja von nicht. Glück auf, Schwesterherz. Und du, Robin, erforscht nach diesem Taxifahrer. Die Frage lautet, wo hat er Wanamaker eingeladen? Ich möchte wissen, wo man ihn in die Badewanne gestopft hat. Okay, Kinderspiel. Sigi? Was denn, Opa? Du besorgst ein Tonband mit laufenden Rennautomotoren. Ist klar. Vielleicht bringt das Wanamakers Erinnerungsvermögen auf Schwung. Marilou, du kümmerst dich weiter. Und so geschah es dann auch. Sie alle traten in Aktion, die Robinsons, ein jeglicher auf seine Weise, getreu ihrem neuen Familienspruch, getrennt fragen, vereint schlagen. Hallo, Taxizentrale. Ich suche einen Ihrer Fahrer. Er ist Ausländer, Gastarbeiter, vermutlich aus dem Balkan, Jugoslaw oder Türke. Riecht stark nach Knoblauch, schmächtiger Typ, mächtiger Schnauzbart. Guten Tag, Herr Kommissar. Immer fleißig über den Akten. Oh, und das ist Fräulein Tilly. Und ich komme Ihnen wie gerufen, was? Ich habe nämlich eine spezielle Frage an Sie. Sie haben doch auch Geräuschtonbänder, nicht wahr? Da brauche ich ein hübsches mit Rennwagenmotoren, so laut und so billig wie möglich, ja? So, Mr. Wanamaker, das Zimmer ist gelüftet, das Bett ist gemacht und nun legen Sie sich erst mal ein bisschen schlafen. Schlafen? Ja, ja. Schlafen. Schlafen. Um Himmels Willen, nein! Ich will nicht schlafen, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Aber Mr. Wanamaker, was ist denn los? Schlafen, da dämmert mir was. Tatsächlich? Eine ganz entsetzliche Erinnerung. Na, fabelhaft. Entsetzlich oder nicht, es ist jedenfalls eine Erinnerung. Das ist ja das reine Fiasko. Und der Mann ist haargenau informiert. Es fragt sich nur, von wem? Haben Sie vielleicht mit jemandem über den Fall gesprochen, Herr Schobler? Ich mit keiner Menschenseele, ich bitte Sie. Aber woher weiß der Mensch, dass wir, die Robinsons, mit dem Fall betraut sind? Wahrscheinlich haben Ihre Leute die Recherchen nicht unauffällig genug durchgeführt und man ist aufmerksam geworden. Dabei wurde mir Ihr Institut als ganz besonders dezent empfohlen. Ach, von wem eigentlich? Von einem Bekannten aus dem Rattori-Club, Dr. Mewes. Mewes? Kenne ich nicht. Er hat Sie wärmstens empfohlen. Ach, da sehen Sie mal, Herr Robinson, der Ruf Ihres Hauses ist schon bis ins diplomatische Korps gedrungen. Donnerwetter, ja. Dr. Mewes ist nämlich der Konsul des Scheichtums Rambul, ein persönlicher Bekannter von Scheich Abdul Shammah. Aha, und mich kennt er auch? Ist ja interessant. Ah, da seid ihr ja schon. Tilly. Wie siehst du denn aus? Ein bisschen verwuschelt, aber das muss man in Kauf nehmen. Stellt euch vor, der Kommissar hatte doch tatsächlich Kirschlikör im Schreibtisch. Extra für mich, falls ich mal vorbeikomme. Einwandfrei toll, finde ich das. Komm zur Sache, Kind, ja? Was ist mit dem Medikament? Weiß er was davon? Na und wie? Aber er will nicht darüber reden. Streng geheime Verschlusssache. Aber es gibt doch sowas, hm? Ja, aber nicht im Handel. Aber man macht Versuche für die Spionageabwehr. Aha. Die denken sich, wenn es bei so einem feindlichen Agenten nicht mehr tickt, dann ist das eine famose Sache und da entwickeln sie so ein Präparat, ein Gedächtnishämmer, wie sie sagen. Ach nee. Da hat Rischke also doch darüber gesprochen. Ja, aber erst hinterher. Tilly, was heißt hinterher? Unsere Mutter, naiv wie ein Gänseblümchen. Kannst du dir das wirklich nicht denken? Heißt das etwa... Du hast ihm deine Unschuld preisgegeben. Na, wenn da einer unschuldig war, dann war es der Kommissar. Direkt rühren. Also bitte verheddert euch nicht in Nebensächlichkeiten. Was ist mit dem Präparat? Wer stellt es her? Warte, ich habe mir das notiert. Zeig mal. Das Versuchslabor der Ogo Pharma Gruppe. Die machen lauter solche Versuche. Gut gemacht, Tilly. Der Mann, den wir suchen, hat demnach Verbindungen zu Ogo Pharma. Mhm. Und ein Haus in der Siesenheimer Straße 15. Ich habe den Taxifahrer gefunden. Er wurde telefonisch dorthin bestellt. Ein vornehmer Herr im eleganten Anzug hat ihm unsere Adresse genannt und das Fahrgeld ihm vorausgezahlt. Dann haben zwei andere Wannemaker zum Wagen geführt. Das war's. Siesenheimer Straße 15. Ja, dort haben die ihr Nest. Und den Laden schaue ich mir jetzt an. Obacht, Robin, die Leute sind gefährlich. Ach, ganz unverfänglich. Erstmal möchte ich wissen, wer dort wohnt. Am besten, du gehst als fliegender Händler oder Versicherungsvertreter oder sowas. Ja, keine Angst, Mami. Du weißt doch, Achtsamkeit ist die Mutter der Vorsicht. Alles klar, so long. So long. So long. Und wie geht's, Wannemega? Er sitzt nebenan und liest eine Zeitschrift. Er macht Fortschritte. Er hat schon unangenehme Erinnerungen. Ja, bitte. Verzeihung. Ach, kommen Sie noch rein, Mr. Wannemega. Ich habe da ein Bild entdeckt. In der Zeitung. So. Eine Reklame für Würstchen, wie mir scheint. Ja, die Schoblerknackers. Erinnern Sie sich? Und dann habe ich in den Spiegel geguckt. Der Mann in diesem komischen Auto. Das bin ich. Ja? Das komische Auto ist ein 12-Zylinder Turbo Lutos. Und Sie haben damit Rekorde errungen. Warum? Ist das nötig? Ein hässliches Auto und so kribbelig. Kribbelig? Ja, irgendwie. Ich kann nicht sagen, wieso, aber es kommt mir kribbelig vor und beißt und laut und ja, gut so, junger Mann, weiter. Heiß und laut und kribbelig. Hast du das Tonband, Sigi? Ja, schon eingelegt. Machen Sie die Augen zu, Mr. Wannemaker. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen am Steuer von diesem Auto. Ich? Ja, Augen zu und fest daran denken. Los, Sigi. Die Startflagge ist gefallen, Mr. Wannemaker. Sie geben Gas. Ich? Natürlich Sie. Sie sind der Pilot. Lutos setzt alle Hoffnungen auf Sie. Sie sind der Gigant am Volant. Sie werden noch dieses Rennen schaffen. Warum ausgerechnet ich? Nein, ich möchte nicht. Jetzt geht es hinab zum gierigen Loch. Sie müssen zurückschalten. Gieriger Loch? Sie fahren voll konzentriert. Gieriger Loch? Aufpassen, jetzt kommt die scharfe Rechtskurve. Nein, links. Wieso links? Gieriger Loch, scharf links, 400 Meter geradeaus, Vorsicht, Unterführung, dann rechts. Er erinnert sich. Ruhe. Ich will nicht. Wahnsinn, es kribbelt und beißt. Aber Sie fahren weiter. Ich will nicht. Anhalten. Halt! Anhalten! Es juckt und beißt, es beißt! Ich kann nicht aufhören! Ich muss raus hier! Dieses Jucken, dieses Beißen überall, am ganzen Körper! Ameisen? Weiß nicht! Wird immer schlimmer! Ich kann nicht mehr! Raus hier! Ich muss das Rennen abbrechen! Raus! Sie durchfahren gerade den Hitfelder Forst! Gleich kommt ein Feldweg! Schluss jetzt! Weg von der Piste! Ich will nicht sterben! Schalte doch endlich das Band ab! Das kann man ja nicht mit ansehen. Okay. Ist ja schon gut, Mr. Wannemaker. Beruhigen Sie sich. Beruhigen? Es ist ja vorbei. Hä? War was? Sie haben das Rennen abgebrochen, weil sie irgendetwas scheußlich gebissen hat. Ah ja. Ja, jetzt muss ich sagen, irgendwo kommt mir da so eine blasse Erinnerung. Sie sind zu einer Kirschplantage gefahren. Aber wie ist er von da weggekommen? In die Siesenheimer Straße? Mit dem Hubschrauber. Bauern haben beobachtet, wie dort ein Hubschrauber gelandet ist. Hubschrauber? Ja, aber ich wollte da nicht hinein. Ich kannte die Menschen gar nicht. Ausgerechnet jetzt. Moment. Ja, Detektivbüro Robinson? Herr Robinson, ich hatte Ihnen doch gesagt, keinerlei Aktivitäten. Sie sind das. Aber ich hatte damit gerechnet, dass Sie sich nicht an meine Anweisungen halten. Aber ich habe... Ich war mir fast sicher, dass Sie über den Taxifahrer die Adresse erfragen würden. Deswegen kam Ihr junger Mann für mich auch nicht überraschend. Ich habe ihn erwartet. Was haben Sie? Er kam unter dem Vorwand, ein Zeitschriftenabonnement verkaufen zu wollen. Nicht sehr originell, würde ich sagen. Was ist mit ihm? Er liegt jetzt im Tiefschlaf. Nein. Er wird morgen Abend zu Ihnen zurückkehren. Vorausgesetzt, Sie befolgen nun meine Anweisungen. Und das ist, glaube ich, wirklich nicht zu viel verlangt. Was? Sie verhalten sich für 24 Stunden absolut ruhig. Ja, aber... Ihr Mann bleibt am Leben. Sonst kann ich für nichts garantieren. Die Lage ist zu ernst. Sie haben Robin geschnappt. Große Güte, Herr Robin. Und in Tiefschlaf versetzt. Das sind ja ganz miese Typen. Und raffiniert. Jetzt ist mir auch klar, warum die Wannemaker zu uns geschickt haben. Es war eine Falle. Und wir sind voll hineingetappt. Wir haben die Adresse ermittelt und jetzt haben sie ihre Geisel. Robin. Robin! Was hast du denn? Da kommt er. Ich kenne doch seinen Schritt. Hallo allerseits. Hey, was ist denn los? Warum glotzt ihr denn so dämlich? Robin, wir dachten, man hat uns gesagt... Ganz ruhig, Kinder, keine Panik. Robin, warst du in der Siesenheimer Straße? Ja, klar. Ziemlich miese Bude. Ja. Aber ich bin gar nicht reingegangen. Als ich nämlich hinkam, wurde gerade jemand auf der Krankenbahre herausgetragen. Im Tiefschlaf, nehme ich an, was? Richtig. Und als ich sah, wer das war, da wurde mir schwummrig. Da habe ich mich lieber verzogen. Wer war's denn? Ihr kennt ihn alle. Der Assistent von Kommissar Rischke. Obermeister Holger Potz. Ist nicht wahr. Meine Damen und Herren, Sie haben Ihr Radio eingeschaltet. Sie hören die Geschichte der Detektivfamilie Robinson. Und die ist mittlerweile so verworren, dass wir lieber abbrechen. Es war nett, dass Sie zugehört haben und vielleicht Was werden wir... Was reden Sie denn da, Herr Rudi Polling? Wieso denn verworren? Die Sache ist doch glasklar. Die haben nur die Personen verwechselt und Rischkes Assistenten für Robin Robinson gehalten. Und ich, Esel, habe ihm noch empfohlen, sich als Zeitschriftenakquisiteur auszugeben. So spricht Kommissar Leonhard Rischke, den die Robinsons nun natürlich ins Vertrauen ziehen müssen. Na, überlegen Sie mal, Kommissar. Da kriegt so ein armer Pistenpilot mitten unterm Rennen die Riesenjucke. Er muss die Partie abbrechen, wird gekidnappt, in violettes Badewasser getunkt, kriegt eine Gedächtnisbremse verpasst und das alles, weil die Lage angeblich so ernst ist? Das ist doch der letzte Hammer. Nun, damit ist die Polizei ja nicht befasst. Uns hat das Haus in der Siesenheimer Straße nur deshalb interessiert, weil wir vermuten, dass es von der RBB angemietet worden ist. Was ist denn das, RBB? Hm? Was ist das? Das ist so eine Organisation, die gerne die Regierung stürzen möchte. Was denn, unsere Regierung? Nicht unsere, ihre eigene. Die vom Scheichtum Rambul. RBB heißt Rambulesische Befreiungsbewegung. Irgendwelche linke Kameltreiber, die dort unten mal an die Macht kommen wollen. Was, mit Gewalt? Das auch. Aber vor allem mit streng demokratischer Gesinnung. Und das bringt die Bundesrepublik natürlich mal wieder in Verlegenheit. Wieso denn das? Ja, mit wem sollen wir sympathisieren? In Rambul herrscht ein totalitäres Regierungssystem. Der Scheich ist der reine Diktator. Und da haben wir natürlich unsere freiheitlichen Prinzipien. Unser demokratisches Herz sollte da eigentlich für die RBB pochen. Andererseits ist Rambul ein wichtiger Öllieferant. Für die Bundesrepublik? Nein, für die Türkei. Ach so. Das kann uns doch das nicht... Das kann uns sehr wohl. Das ist unsere linke NATO-Flanke. Da ist diplomatische Rücksicht geboten. Die sind sowieso schon sauer. Weswegen? Na, wegen der Umtriebe der RBB auf deutschem Boden. Es sind natürlich gar keine Umtriebe, die machen nur ihre Sympathiewerbung für ihren Freiheitskram und bemühen sich, ein paar Waffen einzukaufen für ihren Umsturz. Ganz harmlos. Waffenkäufe nennen Sie harmlos? Na, in dem Umfang, Sie haben ja kein Geld, so an die 3 Millionen, schätzen wir. Na, immerhin was? Haben Sie eine Ahnung, was ein einziger Leopard 2 kostet? Na, mit dem wären Sie doch sowieso nicht. Aber gegen den müssen Sie ankämpfen. Scheich Abdul Schamal hat gut 2 Dutzend davon. Was? Wir beliefern den mit Panzern? Ja, wir doch nicht. Sie haben ja Ideen. Die Bundesrepublik liefert nicht in Spannungsgebiete. Die Rambolesen kriegen ihre Panzer von den Algeriern. Und die kriegen sie aus Frankreich. Aber die haben doch gar keinen Leopard. Nein, sie beziehen ihn aus Dänemark. Dafür liefern sie Butter für den Ausgleichsfonds. Nach Dänemark? Butter? Also, das ist mir alles viel zu hoch. Mir auch. Also, lesen Sie mal den letzten Bericht über die europäische Agrarordnung. Da wundern Sie sich über gar nichts mehr. Aber an unseren guten Nachbarn Dänemark dürfen wir natürlich liefern. So kommt der Leopard ins Scheichtum Rambul. Und diese Freiheitstypen suchen nun Waffen gegen den Leopard? Ausgerechnet bei uns. Naja, es sichert auch Arbeitsplätze. Ja, dann ist alles erlaubt. Aber natürlich hat man gewisse Bedenken. Wir wissen noch zu wenig über die RBB. Wie sind sie organisiert? Wo treffen sie sich? Wer ist der Anführer der deutschen Sektion? Deswegen möchten wir sie etwas unter Kontrolle bekommen und beobachten sie mit aller Diskretion. Es scheint so, dass die jetzt ihren Assistenten unter Kontrolle haben. Und das ohne jede Diskretion. Holger Potz, ja, armer Kerl. Im Ganzen gesehen war er immer recht brauchbar. Das hat er eigentlich nicht verdient. Dann lasst uns mal überlegen, was wir für ihn tun können. Gar nichts, denke ich. Wieso gar nichts? Wir müssen die 24-Stunden-Frist abwarten. Die haben ihn doch als Geisel in der Hand. Wenn der hinterher tot ist, macht er uns Vorwürfe. Außerdem gilt es, diplomatische Rücksicht zu nehmen. Es geht um einen Machtkampf in einem Land der dritten Welt. Die Bundesrepublik muss sich da strikt heraushalten. Apropos Diplomatie, wisst ihr eigentlich, wer Herrn Schobler unsere Detektei empfohlen hat? Ich will es euch sagen. Herr Dr. Mewes, der Generalkonsul vom Scheichtum Rambul. Na, mein lieber Herr Schobler, trinken wir noch ein Glas Whisky miteinander zum Abschied? Abschied? Wollen Sie verreisen, Herr Dr. Mewes? Ja, das ist mein letzter Nachmittag im Radoi-Club. Morgen fliege ich nach Rambul. Sie wissen ja sicher, dass ich mit einer Nichte des Scheichs verheiratet bin. Einer ihrer Brüder feiert Hochzeit. Großes Familienfest. Ist das nicht ein bisschen riskant? Es heißt doch, es stehen Unruhen bevor. Da mag die Lage noch so ernst sein. Gefeiert wird immer. Aber was machen denn Ihre Probleme? Sind Sie mit den Detektiven zufrieden, die ich Ihnen empfohlen habe? Ich fürchte, die richten mehr Unheil an, als dass sie nützen. Aber der verschwundene Rennfahrer ist doch wieder aufgetaucht, oder? Herr Dr. Mewes, woher wissen Sie denn von dem verschwundenen Rennfahrer? Ich habe Ihnen nicht erzählt, weshalb ich einen Detektiv brauchte. Nein, das haben Sie nicht. Aber seien Sie getrost, mein Lieber. Ich wollte Ihnen ohnehin reinen Wein einschenken. Deswegen sind wir ja hier. Sehr zum Wohl. Zum Wohl. Wo zum Kuckuck sind Robin und Siggi? Die sind noch mal weggefahren, Opa. Aber Robins Wagen steht da vor der Tür. Er hat den Diesel genommen. Er hat sogar das Taxischild aufs Dach montiert. Ist der verrückt geworden? Und Siggi hat den Golf genommen. Ausgerechnet jetzt, wo ich sie brauche. Wofür denn, Opa? Ja, mir ist da ein Zusammenhang klar geworden. Der Mann, der Wannemeker und Obermeister Potz vereinnahmt hat, der weiß, dass wir für Schobler arbeiten. Das kann er aber nur von Schobler selbst erfahren haben. Und der hat bloß mit einem Einzigen darüber gesprochen, mit dem Generalkonsul Dr. Mewes. Und jetzt müssen wir rausfinden, wo der Kerl steckt. Opa, da kommst du ein bisschen spät. Das hat Robin schon rausbekommen. Was? Mewes und Schobler treffen sich zu einem Dämmershoppen im Rathore-Club. So, da drüben ist der Eingang zum Club. Du weißt, was du zu sagen hast, Siggi. Ja klar doch, jedes Wort. Aber ich habe nicht das Blasseste, was der ganze Quatsch soll. Bei mir hat sich da so eine Idee eingespeichert. Ich denke an das Versuchslabor der Ogo-Pharma. Ja und? Na, die haben Wannemakers Gedächtnishämmer entwickelt. Und Tilly sagt, die machen dort noch mehr solche Versuche. Aha. Nun stell dir mal vor, so eine Panzerbesatzung von einem hübschen, teuren Leopard 2. Die wird von der gleichen Hektik befallen wie der arme Wannemaker an seinem Rennmobil. Hä? Na, da macht doch der schönste Krieg keinen Spaß mehr. Die flippen glatt aus, die Jungs. Und den Ernstfall, den kannst du vergessen. Spitze. Also rein in den Rathore-Club und sag deinen Spruch auf. Und du bleibst mit deinem Taxi hier vor der Tür? Little Siggi beginne zu denken. Ich versuch's doch die ganze Zeit. Du machst dem Onkel Feuer unterm Hintern und ich erweise mich hilfreich. Teamwork, mein Kleiner. Also, bis später. Sehen Sie, lieber Schobler, im Grunde hätte es jeder Rennfahrer getan. Ich habe mich für Wanamaker entschieden, weil ich wusste, dass er Ihr Schützling ist. Sie waren ja so freundlich, mich zum Rennen einzuladen. Und so hatte ich alles von Anfang an im Griff. Abscheulich, Dr. Mavis, abscheulich. Sie missbrauchen einen berühmten Mann wie Gerald Wanamaker als menschliches Versuchskaninchen. Ein unentbehrliches Experiment für die große Sache der Freiheit. Unglaublich. Sie, der Generalkonsul der regulären Regierung, Sie konspirieren mit den Rebellen. Mein Guter, ich habe nicht umsonst in die Familie des Scheichs eingeheiratet. Ich konspiriere nicht. Ich bin der Spiritus Rector. Oder der Conspiritus Rector, wenn Sie das lieber hören. Und ich habe Sie für einen Ehrenmann gehalten. Es geht um das Wohl eines ganzen Volkes. Ja, darauf reden sich alle hinaus, die einen Umsturz planen. In Wahrheit wollen Sie nichts als die Macht. Oh, da bin ich etwas bescheidener. Die Macht überlasse ich anderen. Ich begnüge mich mit den Ölmillionen. Tja, so ist das. Morgen fliege ich. Übermorgen ist es soweit. Wieso sind Sie eigentlich so sicher, dass ich Ihnen keinen Strich durch die Rechnung mache? Wenn Ihre Pläne an die Öffentlichkeit geraten... Oh, nein, nein, nein, das werden Sie nicht. Wirklich? Wieso? Weil Sie, mein Lieber, darauf vertrauen, dass ich kein Unmensch bin, der Ihren Rennfahrer bis an sein Lebensende in diesem geistigen Dämmerzustand vegetieren lässt. Sie brauchen ihn doch noch für Ihre Firmenwerbung. Es gibt nur ein einziges Gegenmittel für seinen Gedächtnisschwund. Und das lasse ich Ihnen zustellen, wenn ich unbehelligt in Rambul gelandet bin. Verzeihen Sie vielmals, Herr Schobler. Ach, müssen Sie jetzt stören? Ja, es ist sehr wichtig. So, ja, also, das ist einer von den Robinsons. Herr Konsul, Dr. Mavis. Hi, Konsul. Na, was gibt's denn? Denken Sie nur, Wanamaker hat sein Gedächtnis wiedergefunden. Was, er ist wieder gesund? Ja, eine kurze Schocktherapie, ein langer Schlaf und jetzt ist er wieder vollkommen klar. Er will uns aber nicht sagen, was los war. Er hat nur eines im Sinn. Er will sich an die Polizei wenden. Wir sind ratlos. Ich komme sofort mit. Polizei, sagen Sie, er will... Und er ist durch nichts in der Welt davon abzubringen. Das also ist das verabredete Feuer unter dem Hintern des Herrn Dr. Mavis. Und es zündet sofort. Ja, bitte? Mavis, die Lage spitzt sich leider zu. Wir müssen umdisponieren. Ich fliege noch heute. Sorgen Sie dafür, dass meine Maschine startklar ist. Klar. Und rufen Sie Dr. Milic von der Ogo Pharma Gruppe an. Sagen Sie ihm, ich bin in 20 Minuten dort, um das Material zu übernehmen. Falls er fragen sollte, ich habe das Geld bei mir. In Ordnung. Sie wickeln hier alles ab und kommen dann mit einem Linienflugzeug nach. Selbstverständlich. Nun bestellen Sie mir bitte noch ein Taxi zum Rathori. Ein Taxi, ja. Sie wünschen ein Taxi, mein Herr? Sie sind schon da, das ging schnell. Immer wieder Blitz. Und wo soll es denn hingehen? In die Hilfelsberger Straße zu den Ogo Pharma Werken. Dort warten Sie ein paar Minuten, ich brauche Sie dann noch. Wie Sie wünschen. Bitte, steigen Sie ein. Bitte, Herr Schobler, kommen Sie gleich mit ins Wohnzimmer. Danke. Hallo, Opa, wir haben Besuch. Ach, Herr Schobler, treten Sie doch näher, bitte. Vielen Dank. Ja. Oh, da ist ja auch Mr. Wanamaker. Hallo, Gerald, wie geht es Ihnen? Hey, hä? Spricht der Herr mit mir? Ja, natürlich. Gerald ist doch Ihr Vorname, ne? Aha, Gerald, gut. Und wer ist der Herr? Muss ich ihn kennen? Sagten Sie nicht, dass er sein Gedächtnis wiedergefunden hat? Oh doch, hin und wieder erinnert er sich auch an ein bisschen. Er wollte doch partout zur Polizei gehen. Ja, das war eigentlich mehr ein Trick. Wir wollten damit nur diesen Dr. Mavis aufscheuchen. Robin 3 ruft Zentrale, bitte kommen. Moment mal bitte. Ja, Robin, Zentrale hört, was gibt's? Ich habe Dr. Mavis zur Ogo Pharma gefahren. Ich muss hier warten. Es soll noch weitergehen. Ich nehme an zum Flughafen. Wieso nimmst du das an? Er hat keine andere Wahl. Am besten, ihr sagt Kommissar Rischke Bescheid. Wir treffen uns dann bei der Passkontrolle. Verstanden, bei der Passkontrolle. Weißt du, was er bei der Ogo Pharma vorhat? Keine Zeit, er kommt gerade zurück. Ende. Was ist denn jetzt eigentlich los? Hallo, Fahrer. Ja, bitte? Können Sie mal den Kofferraum öffnen? Gerne. Darf ich Ihnen das abnehmen? Aber seien Sie vorsichtig, der Kanister darf unter keinen Umständen beschädigt werden. Gewiss da. Und jetzt geht's zum Flughafen, wie? Woher wissen Sie das? Nur so. Ich beschäftige mich in meiner Freizeit mit Gedankenlesen. Ah? Steigen Sie ein, mein Herr. und ab geht die Fahrt zum Flughafen. Doch auch Herr Schobler, Opa Robinson und Tilly fahren dorthin, genauso wie der von ihnen verständigte Kommissar Leonhard Rischke. Als aber Robin den Flughafen ansteuert, erlebt er eine peinliche Überraschung. Nein, nicht zum Hauptportal. Wir fahren 200 Meter weiter zum Seitentor. Dort ist der Platz für Privatflugzeuge. Ja, aber müssen Sie denn nicht durch die Passkontrolle? Ach was, als Diplomat habe ich eine Sondergenehmigung. Ach so. Sie fahren mich direkt aufs Rollfeld. Meine Maschine steht dort schon startbereit. Währenddessen warten Kommissar Rischke, Herr Schobler sowie Opa Robinson und Tilly brav bei der Passkontrolle. Ich weiß nicht, meine Herrschaften, was haben Sie bloß gegen diesen Herrn Dr. Mewes? Er treibt ein lausiges Doppelspiel. Aber das tun doch die meisten Politiker und die Welt wendet sich ab. Sie wissen es wahrscheinlich gar nicht, Herr Kommissar. Dr. Mewes ist der Chef der rambulesischen Rebellen. Was, er, der Konsul? Ja, er hat es mir selbst erzählt. Er platzt ja förmlich vor Eitelkeit, was für ein famoser Kerl er ist. Und er fühlt sich absolut sicher. Und er ist auch der Mann, der bei uns Waffen einkaufen möchte. Gegen unseren Leopard. Und zu diesem Zweck hat er Dr. Militsch bestochen. Den Leiter des Versuchslabors. Der Ogo Pharma. Für 2 Millionen. Die machen dort Geheimversuche mit einem faunistischen Kampfmittel. Faunistisch? Ja, von Fauna. Tierreich. Sie nennen es Kampfläuse. Hä? Ja, Sie haben richtig verstanden. Läuse. Läuse. Läuse, die man in einer komplizierten Versuchsreihe besonders aggressiv und widerstandsfähig gemacht hat. Sie kriechen durch jede Ritze und stürzen sich auf den Menschen. Sie sind feuerunempfindlich und insektizidimmun. Das heißt, es gibt kein Gegenmittel. Besser als jeder chemische Kampfstoff. Kampfläuse, geht. Weiß. Daran erinnert sich Wanamaker. Ja, und an ein violettes Bad. Ja, 8,5 Stunden lang in einer Anti-Lösung. Davon hat Mewes auch gesprochen. Die einzige Therapie. Kampfläuse also. Ausfuhr und Handel natürlich strengstens verboten. Deswegen wurde er ja auch so wild, als er hörte, dass Wanamaker sein Gedächtnis wieder hat. Da seid ihr ja. Na nur, Robin allein? Wo ist Dr. Mewes? In der Luft. Was? Ja, dort drüben, seht ihr? Die kleine Zweimotorige. Tatsächlich. Das gibt's doch nicht. Er brauchte nicht zur Passkontrolle, er hat eine Sondergenehmigung. Ich habe ihn direkt aufs Rollfeld gefahren. Aber bei dir tickt's wohl nicht sauber. Er fliegt selbst? Das ist doch nicht ungewöhnlich, andere Politiker fliegen auch selbst. Alles umsonst. Naja, das würde ich nun wieder nicht sagen. Jetzt können wir ihn nur noch mit Abfangjägern aufhalten. Nicht nötig, Kommissar. Der kommt nie nach Rambul. Seht euch nur an, was er für Kapriolen fliegt. Wie ein total verzappelter Kunstflieger. Da schreit der Kakao. Was macht der bloß? Ja, wenn ihr mich nicht hättet. Was ist denn los, Robin? Nun sag doch schon. Er hat mir zwar gesagt, der Kanister dürfte unter keinen Umständen beschädigt werden. Dann habe ich aber doch mit meinem Pfeifenbesteck 2 Löcherchen hineingebohrt. Kampfläuse. Er hat Kampfläuse an Bord. Da, er macht kehrt. Da, jetzt setzt er wieder zur Landung an. Ja, hey, da muss ich aber schleunigst zurück aufs Rollfeld. Wir treffen uns dann irgendwo. Tschüss. Ja. Hallo, Taxi! Oh, gut, dass Sie noch da. Ja, auf. Fahren Sie mich schnell. Was ist denn? Fühlen Sie sich etwa nicht wohl? Ach, fragen Sie nicht, ich muss ganz schnell. Oh, das ist die Hölle. Ich muss ganz schnell in die Stadt. Eisenichstraße 23. Los. Sehr gut. In der Eisenichstraße haben Sie wohl Ihre violette Badetrunke. Was wissen Sie denn da? Fahren Sie nur schnell. Tja, schnell geht das nun nicht, Herr Dr. Mewes. Was? Was unterstehen Sie sich? Wer sind Sie denn überhaupt? Ich bin Robin Robinson. Und erstmal möchte ich ganz gerne das Gegenmittel gegen Wanamakers Gedächtnisschwund haben. Gut, kriegen Sie in der Eisenichstraße. Und der junge Mann, den Sie als Geisel genommen haben? Auch in der Eisenichstraße, nur fahren Sie jetzt endlich. Tja, wenn Sie nichts dagegen einzuwenden haben, dass wir mit Polizeieskorte fahren, ließe sich das schon machen. Oh, jetzt ist mir alles egal, nur fahren Sie, Mann, fahren Sie. Und so, meine Damen und Herren, findet zum Schluss doch noch alles seine Ordnung. Der Umsturz im Scheichtum Rambul fällt aus. Konsul Dr. Mewes bekommt sein Bad mit heilender Antilösung, Herr Schobler das Gegenmittel für Wanamakers Gedächtnishämmer. Und auch Kommissar Rischke erhält seinen Assistenten zurück. Ja, da bist du ja endlich, Holger. Wie fühlst du dich? Bist du in Ordnung? Wie bitte? Wer ist dieser freundliche Herr? Möchte ich ihn kennen? Meine Damen und Herren, Sie haben Ihr Radio eingeschaltet. Sie wurden Zeugen eines neuen Kapitels aus der Geschichte einer deutschen Durchschnittsfamilie. Unsere Experten. Ohne künftigen Ereignissen vorgreifen zu wollen, dürfen wir heute schon ankündigen, dass Geschehnisse voller unerwarteter Sensationalität den weiteren Lebensweg der Familie Robinson begleiten, in der Fachwelt Aufsehen erregen und in der Presse Schlagzeilen machen werden. Auch wir werden darüber berichten und sind bis dahin mit den besten Wünschen Ihre Irene Schwiebräulich. Und Ihr Gunther Rodepolli. Die freundlichen Moderatoren des Hörspiels »Wo bleibt Wanamaker?« von Rolf und Alexander Becker wurden gesprochen von Brigitte Merz und Wolf Euber. Als Familie Robinson hörten sie Hans Timmerding, Luise Martini, Rainer Basedow, Hildegard Krekel und Bernd Stephan. Der Sportreporter war Sami Drechsel, Dr. Mewis Klaus Hafenstein, Gerald Wanamaker Max Meirich, Willibald Schobler Will Borell, Kommissar Rischke Hans Kaninenberg. In weiteren Rollen Josef Manoth, Erich Kleiber und Walter Netzsch, der auch Regie führte. Wir übernahmen eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1982.